Löwe Martin, dritter Teil. Das Land unter ihm war verwüstet, und so flog er auf das hellblau-grüne Meer hinaus zu einer Insel, die er am Horizont im Osten sehen konnte. Er dachte, er würde einfach wieder den Inseln folgen, bis die lokalen Vögel von einem Weiterflug abrieten. Er flog noch immer auf die Insel zu, als er plötzlich ein böses Lachen hinter sich hörte. Martin sah sich um und erblickte vier große, pechschwarze Vögel hinter sich. Sie sahen aus wie eine große Mischung aus einer Möwe und einer Schwalbe. Einer von ihnen nickte ihm zu und krächzte laut: »Rück den Fisch raus, dann passiert dir nichts.« Martin grinste und dachte, dann wollen wir mal sehen, ob die Fremden mithalten können. Er ging in einen steilen Falkensturzflug über und raste zum Meer hinab. Hinter sich hörte er das erstaunte Krächzen seiner Verfolger. Aber Martin war nicht sehr hoch gewesen, als er seinen Sturzflug begonnen hatte, und so musste er schnell den Schnabel hochziehen, und die vier dunklen Gestalten hatten ihn bald wieder eingeholt. Martin wartete, bis sie direkt hinter ihm waren und ihn fast erreicht hatten. Dann kam sein nächster Trick. Füße raus, Füße sind draußen. Martin stellte die Flügel quer und bremste in einem kurzen Moment bis zum fast perfekten langsamen Flug ab. Die großen Vögel schossen viel zu schnell an ihm vorbei, aber sie bremsten in einem geschickten Manöver ab. Sie zogen ganz steil nach oben und wendeten senkrecht in der Luft, um sofort wieder in die entgegengesetzte Richtung zurückzufliegen, auf Martin zu. Der hatte so ein Manöver noch nie gesehen und flog vor Erstaunen einfach langsam weiter. Die schwarzen Flügel flogen im nächsten Moment in Formationsflug langsam neben Martin her. Einer von ihnen fragte krächzend: »Auszeit?« Martin nickte ihm zu und der Fremde fragte: »Du hast gar keine Fische, oder?« Martin schüttelte den Kopf. »Dann können wir uns ja alle wieder abregen. Ich bin Fregattvogel Freddy und das ist meine Bande, Franz, Franco und François. Wir sind Luftpiraten.« Die drei anderen nickten Martin zu und er sagte: »Ich bin Martin. Und ihr lebt echt von Überfällen?« Freddy grinste düster. »Ja, aber nicht, weil wir klauen wollen, sondern weil wir fliegen wollen. Luftkampf ist reine Flugakrobatik. Es macht einfach Spaß, verstehst du?« Martin nickte. Das verstand er sehr gut. Er hatte großen Spaß am fliegerischen Teil ihrer Verfolgungsjagd gehabt. Freddy sagte grinsend: »Wenn die anderen Vögel ihren Fisch nach Hause tragen, dann nerven wir sie so lange, bis sie aufgeben und den Fisch fallen lassen. Den fressen wir dann und sie müssen eben nochmal einen neuen Fisch holen gehen. Aber wir kassieren niemals Vögel ab, die wir an dem Tag schon hatten. Wir wollen ja eigentlich keine Probleme machen. Es ist nur die anderen Vögel, die Reiher, die Möwen, Kraniche, die fliegen erst so richtig weg, wenn es um was geht, wenn sie einen Fisch verlieren. Es geht also eigentlich nur darum, an den Grenzen des Machbaren zu fliegen.« Martin sah den Fregattvogel an und seine Augen funkelten. »Einen wie dich könnten wir in unserer Bande gut gebrauchen. Hast du Lust, bei uns mitzumachen?« Martin überlegte kurz. Er wollte nicht von Diebstahl leben, aber er wollte auch unbedingt mehr über die Flugkünste der Fregattvögel erfahren. Und so sagte er schließlich zu und wurde ein Luftpirat. Martin hatte wirklich noch nie so viel Spaß beim Fliegen. Sie spielten zu fünf Fang den Fluchtvogel, um Martin auf seinen ersten Luftkampf vorzubereiten. Einer der Fregattvögel war der Fluchtvogel. Er flog davon und die anderen versuchten, von hinten an ihn heranzufliegen und den Flüchtenden an einer Feder zu zupfen. Hörte sich für Martin zunächst einfacher an, als es war, denn kaum tauchte er das erste Mal hinter einem Fluchtvogel auf, drehte dieser sich mit dem Bauch nach oben und fiel kopfüber in einen Sturzflug. Martin hatte solche Manöver noch nie gesehen und spielerisch lernte er an seinem ersten Tag Loopings, Schrauben, Turmwenden und viele Tricks, für die nicht mal die Piraten einen Namen hatten. All diese Kunststücke hintereinander kombiniert machten den Luftkampf so faszinierend. Am Abend forderte die Piratenbande einige Möwen heraus und Martin konnte zum ersten Mal zeigen, was er gelernt hatte. Und das musste er auch, weil die anderen Vögel hier täglich von diesen Flugakrobaten überfallen wurden, hatten sie selbst auch einige Tricks gelernt und flogen besser als alle Möwen in seiner Heimat. Martin erbeutete trotzdem 2 Sardinen von 2 Möwen und was viel wichtiger war, er hatte noch nie so viel so schnell gelernt und er hatte auch noch Spaß dabei gehabt. Lachend und raubend zogen die 5 Monate lang von einer Insel zur anderen. Nach einiger Zeit war Martin so gut in Luftakrobatik, dass die anderen Fregattvögel an der kleineren und wendigeren Möwe verzweifelten. Martin konnte jeden von ihnen in kürzester Zeit an ihren Federn zupfen, und wenn er selbst der Fluchtvogel war, hatten sie keine Chance mehr, ihm zu folgen. Nicht, weil er so schnell, sondern weil er so wendig war. In einer feierlichen Zeremonie in einer Baumkrone auf einer winzigen Insel wurde Martin zum neuen Anführer der Bande gemacht. Sie folgten den Inseln weiter, bis sie zu einer Küste kamen. Dann folgten sie der Küste nach Süden, und nach einigen Tagen fanden sie eine ganze Kolonie von Fregattvögeln. Martins Piraten wurden von 4 Fregattinnen an nur einem Abend zu einem sesshaften Leben mit Frau, Küken und Nest bekehrt. Martin verabschiedete sich von seiner ehemaligen Bande und flog allein weiter. Er folgte der Küste nach Süden, bis er einen riesigen Fluss entdeckte und entschied, dem Flusslauf zu folgen. Der Fluss war noch breiter als der im Winterquartier der Störche und seine Ufer waren noch grüner und saftiger. Martin sah auch aus großer Höhe nur den Fluss und seine dicht bewaldeten Ufer. Er musste eine ganze Weile fliegen, bis der Fluss schmaler und schmaler wurde und sich immer häufiger teilte. Martin traf sehr komische, bunte Vögel. Sie hießen Papageien und konnten so ziemlich jeden Dialekt der Vogelsprache und sogar die Laute von Säugetieren nachmachen. Martin fand sie zum Brüllen komisch, wann immer er sie traf. Im Quellgebiet des Flusses erreichte Martin ein hohes Gebirge, das ihm wie eine Mauer den Weg versperrte. Martin segelte im Aufwind an den Bergen entlang und suchte eine Stelle, die niedrig genug war, damit er auf die andere Seite fliegen konnte. Aber er fand keine. Dafür begegnete er dem größten Vogel, den er auf seiner Reise bisher getroffen hatte. Er segelte im wunderbar langsamen Flug vor Martin her. Martin flog näher heran und schließlich neben dem Vogel. Er war überwältigend. Der Vogel sah wie ein Geier aus. Ein sehr großer Geier, dachte Martin. Als er ihm ganz nahe gekommen war, schätzte er, die Spannweite des Fremden müsse mehr als 3-mal so groß wie seine eigene sein. Der große Vogel sah Martin an, stellte sich als Kondor Carlos vor und krächzte dann: »Na, wie kann ich dir helfen?« Martin stellte sich auch vor und fragte dann nach einem Weg über das Gebirge. Der Vogel erklärte sich bereit, Martin zu zeigen, wie man über das Gebirge komme. Dann drehte er in den Aufwind und schraubte sich in einer langen Kurve nach oben. Martin folgte ihm, aber in 3 oder 4.000 Spannweiten Höhe wurde die Luft so dünn, dass Martin das Gefühl hatte, nicht weiter steigen zu können. Er rief Carlos hinterher: »Warte nicht so schnell, ich kann nicht mehr höher!« Carlos hielt seine Höhe bei und wurde langsamer, damit Martin näher heranfliegen konnte. Als Martin ihn endlich eingeholt hatte, sagte Carlos: »Du kannst es, aber vergiss, was du über langsames Steigen gelernt hast. Du darfst hier in dieser Höhe die Federn nicht so locker lassen wie in der dickeren Luft am Boden. Hier oben musst du die Federn weit spreizen und ganz steif machen, damit du in der dünnen Luft möglichst große Tragflächen hast.« Martin spannte seine Federn an und merkte sofort den Unterschied. »Ich dachte, ich soll die Federn locker halten.« Condor Carlos lachte. »Was auf einer Flughöhe gilt, muss auf einer anderen Höhe nicht automatisch auch richtig sein.« Zusammen stiegen sie immer weiter auf. Martin war nie zuvor so hoch geflogen. Es war plötzlich kalt wie im Winter und das Atmen fiel ihm schwer. Der Fluss am Fuße des Gebirges war im Dunst kaum noch zu erkennen und sie waren schon fast so hoch wie die Gipfel vor ihnen. Der Himmel direkt über ihnen war schwarz wie die Nacht, obwohl die Sonne schien. Der Kondor hörte endlich zu kreisen und zu steigen auf. Dann steuerte er zwischen zwei der schneebedeckten Gipfel hindurch. Martin folgte ihm. Carlos steuerte einen Felsvorsprung an, der an einer sehr steilen und hohen Wand lag. Er landete dort und rief zu Martin: »Setz dich doch!« Martin musste sich konzentrieren, um von den ständig wechselnden Winden nicht in die Steilwand gedrückt zu werden, aber schließlich saß er neben dem Kondor auf dem Vorsprung. »Was für ein Blick«, sagte Martin, als er sich umsah. Carlos lächelte ihn freundlich an und fragte: »Was tut eine Möwe hier oben?« Martin zuckte mit den Schultern und sagte: »Ich will einfach alles über das Fliegen wissen.« Der Kondor nickte und sagte leise: »Du scheinst schon eine ganze Menge gelernt zu haben. Wo kommst du her?« Martin berichtete ihm, wie alles begonnen hatte. Und als Carlos immer noch neugierig war, erzählte Martin die ganze Geschichte. Kondor Carlos war begeistert von Martins Hingabe und Leidenschaft und sagte schließlich: »Ich habe einen Freund, den du unbedingt kennenlernen solltest. Aber der Weg dorthin ist weit.« Martin war sofort interessiert und fragte nur: »Kann er mir etwas über das Fliegen beibringen?« Condor Carlos lachte laut und sagte: »Alles über das Fliegen. Ist der beste Segelflieger der Welt.« Martin nickte aufgeregt und fragte: »Wann können wir los und ihn besuchen?« »Jetzt sofort, wenn du möchtest«, sagte Carlos, stieß sich von dem Felsvorsprung ab und segelte nach Süden, gefolgt von einem aufgeregten Martin. Die Reise war wirklich lang, aber Carlos war ein freundlicher Vogel mit einem feinen Sinn für Humor. Außerdem verlief das Gebirge, das sie überquert hatten, immer weiter ganz in der Nähe der Küste, so dass Martin Fische fangen konnte und nicht jeden Tag Aas fassen musste, was Carlos sehr gerne tat. Außerdem zeigte Martin ihm in den großen Wellen das Schlörfen. Carlos fand es ganz nett, aber er sah Martin lieber dabei zu, als es selbst zu versuchen. Condor Carlos war schließlich kein Seevogel, und wäre er ins Wasser gefallen, hätte er bis zum Ufer schwimmen müssen. Er brauchte festen Boden unter seinen Füßen, um abzuheben. Jeden Morgen nach dem Frühstück flogen sie los, immer genau nach Süden an der Küste entlang. Martin war sich sicher, noch nie so weit südlich gewesen zu sein. Sie waren so weit im Süden, dass die Sonne mittags hinter ihnen im Norden stand. Sie flogen den ganzen Tag und suchten sich am Abend einen Schlafplatz in den Bergen. Schließlich, nach vielen Tagen, war das Gebirge nicht mehr so hoch und die Gipfel nicht mehr schneebedeckt. Die Winde nahmen zu und es wurde kühler. Das Meer und auch der Himmel wurden dunkler. Von dem flacher werdenden Gebirge blieben schließlich nur zerklüftete Inseln übrig. Sie flogen noch bis zur letzten Insel und landeten auf dem südlichsten Felsen. »Wir sind angekommen«, sagte Carlos. Martin sah sich um. Der Himmel war mit grauen Wolken verhangen und vor ihnen tobte ein dunkles Meer unter dem kräftigen Westwind. Es erinnerte Martin an die Inselkette, der er hoch im Norden gefolgt war, kurz bevor er seinen Freund Pelikan Pete getroffen hatte. Traurig dachte Martin an Maria, Pia und Pete. Die Landschaft machte ihn noch trauriger. Er konnte außer Carlos weit und breit keinen anderen Vogel sehen. »Wo lebt denn dein Freund?«, fragte Martin, und Carlos nickte mit seinem großen Kopf raus aufs Meer. »Da draußen auf dem Meer, eigentlich in der Luft über dem Meer.« Martin sah Carlos erstaunt an. »Er lebt in der Luft?« Carlos nickte und lachte. »Zum Brüten und Fressen wird auch manchmal gelandet. Du wirst schon sehen.« Sie warteten den ganzen Tag, und auch wenn Martin nicht bester Laune war, wollte er doch den besten Segelflieger der Welt kennenlernen. Am nächsten Tag war der Himmel blau. Das hellte auch Martins Stimmung auf. Das war auch nötig, denn sie warteten viele Tage. Carlos aß nichts, denn er wollte ein besseres Startgewicht für den Rückflug erreichen, aber Martin holte sich hin und wieder einen Fisch. Sie segelten manchmal in den Aufwinden der südlichsten Insel, aber die meiste Zeit saßen sie auf ihrem Fels und starrten auf den Horizont und warteten. Eines Abends, kurz vor Sonnenuntergang, stürzte sich Carlos von der Klippe des Felsens und segelte nach Süden auf das Meer hinaus. »Komm mit!« rief er. Martin sprang hinterher und flog dem Kondor aufs Meer nach. Es wurde schnell dunkel und Martin hatte schon lange keinen Nachtflug mehr gemacht. Er orientierte sich wie die Störche an seinem Vordervogel und folgte Carlos einfach nur. Dann sah er einen kleinen Vogel vor ihnen durch den Himmel segeln. »Den hast du von Land aus gesehen?« rief Martin verwundert und Carlos antwortete, »Ja, ich hab ganz gute Augen.« Sie näherten sich dem Vogel und zuerst dachte Martin, es sei eine andere Möwe, und Martin bewunderte die Stellung ihrer Schwingen. Ihr Segelflug sah völlig mühelos und leicht aus. Ja, dachte Martin, das muss ein Segelflugmeister sein. Wieder fühlte Martin sich, als hätte er einen ganz besonderen Punkt seiner Reise erreicht. Sie flogen noch eine Weile auf den Freund von Carlos zu, und langsam wurde Martin dabei klar, wie groß diese Möwe wirklich war. Sie war noch größer als Carlos, der neben ihr in Formation ging. Martin steuerte auf die andere Seite. Carlos sagte, »Hallo, schön dich zu sehen. Darf ich dir einen talentierten Freund vorstellen? Das ist Möwe Martin. Er ist ein Suchender.« Die riesige Möwe sah Martin sanftmütig an und sagte freundlich, »Ich bin Albatros Albertina, aber Freunde nennen mich nur Alba.« Carlos rief noch, »Ich habe viel von ihr gelernt. Alles Gute, Martin!« Und dann drehte er nach Norden ab. »Danke für alles, Carlos. Ich werde dich nie vergessen«, rief Martin. Und dann segelte er allein mit Alba in die dunkle Nacht hinein. Der Albatros sagte nichts und glitt einfach weiter nach Osten, den Wind im Rücken. Martin hätte sich eigentlich Sorgen gemacht, über völlig unbekanntem Gebiet durch die Nacht zu fliegen, aber im letzten Licht hatte Alba ihn so freundlich und gütig angelächelt, dass er ihr einfach vertraute. »Du fliegst schon ganz gut für eine Möwe von der nördlichen Hälfte«, sagte Alba endlich. Martin fragte verwundert, »Woher weißt du, dass ich aus dem Norden komme und welche Hälfte von was meinst du?« Martin konnte Alba zwar nicht sehen, aber er hörte ihre großen Schwingen neben sich durch die Luft rauschen. Und dann hörte er sie sagen, »Ich bin viel gereist, als ich jung war. Ich war ein richtiger Wanderalbatros. Du scheinst ja auch schon einen guten Teil der Welt gesehen zu haben. Bist du schon einmal ganz herumgeflogen?« Martin war froh, dass sie sein Gesicht nicht sah, denn er hatte sie im Dunkeln verwirrt angestarrt und dann leise gefragt, »Wir können drum herum fliegen? Es geht nicht immer weiter?« Alba kicherte in der Dunkelheit und sagte, »Ja, wir können herumfliegen. Ich erkläre es dir später. Erzähl doch bitte erst mal von dir, damit ich weiß, was du schon alles selbst herausgefunden hast.« Martin berichtete die ganze Nacht von seinen Erkenntnissen, seinen Erlebnissen und von seiner langen Reise. Alba hörte interessiert zu, stellte hin und wieder Fragen, wenn sie etwas nicht richtig verstand. Sie nahm auch Anteil und sagte beruhigende Dinge, wenn sie an seiner Stimme hörte, dass er sehr aufgeregt oder traurig war, als er zum Beispiel von der Schlägerei berichtete, die er beinahe mit den jungen Pelikanen gehabt hätte, oder von dem Sturm erzählte, der ihn von Maria, Piet und Pia getrennt hatte. Als es schließlich wieder hell wurde, kam es Martin vor, als habe er die ganze Nacht geredet, aber Alba sagte ihm, die Nächte wären sehr kurz zu dieser Jahreszeit. In der Dämmerung, die länger als die Nacht selbst zu dauern schien, zeigte Martin Alba dann, wovon er ihr in der Dunkelheit nur erzählt hatte. Das Schlürfen und die Luftakrobatik, seine Flügelstellungen für den lautlosen, den langsamen und den besonders hohen Flug. Er zeigte ihr den Falkensturzflug und das Rütteln der Flügel in einer Achterbewegung, um in der Luft auf der Stelle zu fliegen. Alba nickte immer freundlich und gütig, wie seine Mutter es getan hatte, wenn er als Küken aufgeregt mit etwas Neuem zu ihr gekommen war, das sie natürlich schon längst kannte, sie aber trotzdem voller Begeisterung und Interesse seinen neuen Erkenntnissen lauschte. Als Martin schließlich außer Atem war und keuchend neben ihr herflog, lächelte sie ihn an und sagte, »Du bist fast angekommen. Du weißt schon so ziemlich alles, was ein Vogel über das Fliegen wissen kann. Du musst deine vielen Erkenntnisse nur noch zu einem Ganzen zusammenfügen. Und um das zu tun, hat dein Weg dich hierher geführt. Nenn mich Alba.« Sie nickte ihm gütig zu und sagte dann, »Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister.« Martin sah sie verwundert an. Das hatte Eugen ihm am Anfang seiner Reise auch gesagt. »Wir beginnen mit deinem Segelflug«, rief Alba auf einmal und drehte gegen den Wind. Martin holte sie sofort wieder ein und Alba fragte ihn, wie viel Flügelschläge er dafür gebraucht habe. Er wusste es nicht genau. Sie lächelte und drehte wieder ganz plötzlich ab. Martin holte sie wieder ein und diesmal hatte er darauf geachtet und sich seine Flügelschläge gemerkt. Er hatte nur 5 gebraucht, um sie wieder einzuholen. Sie fragte ihn, wie viel Flügelschläge sie in der Zeit gemacht habe. Martin wusste es nicht. Er war zu sehr mit seinen eigenen Schwingen beschäftigt gewesen. Alba lächelte ihn wieder an, machte erneut eine ganz plötzliche Kursänderung. Diesmal schaute Martin ihr nach, während er versuchte, ihr zu folgen und dabei seine eigenen Flügelschläge zu zählen. Er zählte 3, 4, 5 seiner eigenen, als ihm auffiel, dass Alba nicht mit ihren Schwingen schlug. Sie machte unglaubliche Flugmanöver, die denen der Luftpiraten in nichts nachstanden. Aber sie schlug nicht mit den Flügeln dabei. Sie veränderte nur die Stellung ihrer Federn oder der Flügel, aber sie bewegte ihre Schwingen niemals auf und ab, wie andere Vögel es immer irgendwann taten. Während Martin sie wieder einholte, überlegte er, ob er sie, seit sie sich am Abend vorher begegnet waren, überhaupt schon einmal anders gesehen hatte. Sie segelte einfach mühelos und ließ den Wind die Arbeit machen. Es war fantastisch. Nur wusste Martin nicht, wie sie das anstellte. »Es ist ganz einfach«, sagte sie, als er sie fragte, wie sie es machte, »einfach nur zu segeln.« »Und du kannst es auch, Martin. Du hast doch schon alles über das Fliegen gelernt. Jetzt nutze es doch einfach.« Sie drehte wieder ab, ohne mehr als ein paar Federn zu bewegen und ganz leicht ihr Gewicht zu verlagern. Martin segelte genau so hinterher, aber als er merkte, dass er ihr nicht folgen konnte, schlug er mit den Flügeln. Einmal. Es gab ihm genügend Schub, um die gleiche Geschwindigkeit wie sie zu erreichen. Sie flog nun nicht mehr weg, aber er holte sie auch nicht ein. Er schlug noch einmal mit den Flügeln, und nun war er schneller als sie, und nach einem Moment war er wieder neben ihr. Sie lächelte ihn an, und er lächelte zurück. »Ich habe 2 Flügelschläge gebraucht, um dich einzuholen«, gab er zu. »Nein«, sagte sie, immer noch freundlich, aber bestimmt. »Du wolltest 2-mal mit den Flügeln schlagen.« »Ich war in einem langsamen Sinkflug, und wenn du mir einfach gefolgt wärst, hätte deine Geschwindigkeit nach und nach ganz von selbst zugenommen und du hättest mich eingeholt. Du als erfahrener Flieger weißt das, aber du hattest die Geduld nicht, darauf zu warten. Du wolltest schneller fliegen. Immer wenn du höher fliegen oder eine Kurve fliegen wolltest, hast du mit den Flügeln geschlagen.« Martin sagte nichts und Alba lachte. »Es ist nicht schlimm, Martin. Wir fangen alle als Küken an. Ich bin auch nicht als Segelfliegerin aus dem Ei geschlüpft. Auch mir hat meine Mutter beigebracht, mit den Flügeln zu schlagen, damit ich erst einmal lerne, sicher zu fliegen. Aber so wie für das Fliegen in großen Höhen andere Regeln gelten, gibt es auch neue Möglichkeiten, wenn ein Flieger größere Erfahrung gesammelt hat. Und du hast viel Erfahrung gesammelt, Martin, also wende sie einfach an. Vergiss, was du über das Flügelschlagen gelernt hast. Sie haben dir damals gesagt, dass du herunterfällst, wenn du nicht flatterst. Und damals hatten sie auch recht damit. Aber heute bist du... Wie alt bist du?« Martin antwortete: »Schon über 30 Winter. Genau weiß ich es nicht.« Alba nickte. »Siehst du, du bist eine alte Möwe geworden und hast es kaum gemerkt. Heute weißt du mehr über das Fliegen als alle anderen Möwen. Sie haben dich verstoßen, aber es war ihr Verlust und dein Gewinn. Der Schwarm, der dich verstoßen hat, den gibt es heute nicht mehr.« Martin sah sie erschreckt an. Alba nickte. »Sie haben dich verstoßen, weil du ihre Regeln gebrochen hast. Die Regeln, die sie aufgestellt haben, weil sie Angst vor dem Neuen, dem Aufregenden und vor dem Gefährlichen hatten. Ihr Leben war voller Angst, Langeweile und Zorn auf alles Neue und Andere. Und so war ihr Leben ganz sicher sehr viel kürzer als das deine.« Martin dachte einen Moment lang an seine Eltern und seine Geschwister, und er wurde traurig. »Freu dich«, sagte Alba, »so wie der Schwarm damals entschieden hat, dass du für sie nicht mehr existierst, so existiert der Schwarm nun wirklich nicht mehr für dich. Nun kannst du selbst entscheiden, welche von ihren Regeln noch für dich gelten. Jetzt, wo das Küken, das diese Regeln einmal gelernt hat, auch nicht mehr existiert. Du bist jetzt eine neue Möwe. Martin dachte lange darüber nach, was sie gesagt hatte, und schließlich sagte er leise, »Ich werde mich an keine ihrer Regeln halten. Das waren Regeln für das Küken, Martin. Jetzt bin ich der beste Flieger aller Möwen, und ich vertraue nur auf das, was ich selbst gelernt habe.« In diesem Moment machte Alba eine ruckartige Kurskorrektur, und Martin schlug einmal mit den Flügeln, um ihr zu folgen. Er merkte es sofort und lachte, dann sagte er, »Ich flattere immer noch, es passiert ganz von selbst, ohne dass ich darüber nachdenke.« Alba lächelte ihn verständnisvoll an. »Es wird eine Weile dauern, es ist alles nur in deinem Kopf. Vertraue auf das, was du über das Fliegen selbst herausgefunden hast, und...« Alba lachte, drehte in den Wind und rief, »Dann lass uns einfach segeln.« Martin segelte ihr nach, ohne mit den Flügeln zu schlagen. Er holte sie ganz von selbst nach einer Weile ein. Als er wieder neben ihr war, sagte sie nichts, und Martin sagte auch nichts. Sie flogen einfach immer weiter nach Osten, schweigend, lächelnd, zufrieden. Martin hatte wieder das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Als habe er sich verloren und wiedergefunden. Das Gefühl hörte nicht mehr auf. Er war angekommen. Angekommen im Hier und Jetzt. Seine Vergangenheit war eine verwelkende Erinnerung. Seine Zukunft war ihm nicht mehr wichtig. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wo er gerade war, und nicht den blassesten Schimmer, wo er hinflog. Er war einfach nur, und er war sehr zufrieden damit. Er sah dankbar zu Alba, und ganz plötzlich erinnerte er sich an einen Traum, den er als junges Küken hatte. In der Nacht, nachdem er seinen Vater zum ersten Mal beim Abheben gesehen hatte, hatte Martin geträumt, zusammen mit seinem Vater zu fliegen, und als er neben ihm geflogen war, hatte er ihn dankbar angesehen, so wie er jetzt Alba ansah. Vielleicht war das gar nicht sein Vater gewesen. Vielleicht war es die riesige Alba gewesen. Vielleicht war es aber auch nur ein Traum. Es war nicht wichtig, denn die Zeit stand für ihn immer noch still. Aber die Zeit blieb natürlich nicht wirklich stehen. Also bekam er irgendwann Hunger, und zum ersten Mal, seit sie wieder auf Ostkurs gegangen waren, stellte er eine Frage. »Wann isst du mal was?« Alba lachte erleichtert. »Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Lass uns landen!« Martin sah herunter. Da war nur das dunkle Meer. »Wo landen wir?« fragte er. »Unten«, rief Alba und war schon in einem steilen Segelflug. Martin folgte ihr und bewunderte ihre Flugmanöver. Elegant drehte sie kurz vor der Wasseroberfläche gegen den Wind. Sie verlangsamte ihre Geschwindigkeit so sehr, dass sie fast in der Luft stand, als sie schließlich ihre übergroßen Schwimmfüße ausklappte und ganz sanft auf dem Kamm einer Welle aufsetzte. Martin versuchte, neben ihr zu landen, und es klappte auch. Aber er fühlte sich noch etwas weniger elegant dabei, und als er ihr das sagte, lachte Alba laut. »Du solltest mich mal auf festem Boden landen sehen. Das ist bei meiner Größe weniger anmutig.« Sie aßen ein paar Fische, schliefen etwas, während es kurz dunkel war, und dann waren sie schon wieder in der Luft, den Wind im Rücken, und immer weiter nach Osten. Beim Start hatte Martin zum ersten Mal gesehen, wie sie mit ihren riesigen Flügeln schlug. Zweimal. Also schlug Martin auch nur zweimal und segelte ihr nach, geduldig darauf wartend, dass er sie einholen würde. Es dauerte nicht lange, und sie segelten wieder nebeneinander her. Sie flogen für Wochen ohne Land zu sehen, und Martin lernte von Alba weiterhin jeden Tag etwas mehr über das Fliegen. Sie zeigte ihm, wie man ohne Flügelschlag weite Strecken in jede Himmelsrichtung fliegen konnte, indem sie gegen den Wind drehten, sich von ihm schnell in große Höhen tragen ließen und dann langsam in die gewünschte Richtung segelten, bis das Ziel erreicht war oder erneut in den Wind gedreht wurde, um wieder von vorne anzufangen. Die Albatrosse nannten es Kreuzen. Alba erklärte ihm auch eines Morgens, dass er nun zum zweiten Mal drum herum geflogen sei. »Richtig«, erinnerte sich Martin, »du wolltest mir doch erklären, was das bedeutet, drumherum zu fliegen.« Alba antwortete, »kannst du es dir denn noch nicht denken?« Martin schüttelte den Kopf. Alba sah ihn an und sagte, »komm, wir setzen uns lieber hin.« Kurz später schaukelten sie nebeneinander auf den Wellen. Alba legte ihre riesigen Flügel um Martin, und der hatte das Gefühl, wieder ein kleines Küken zu sein. »Also«, begann Alba, »die Welt, auf der wir leben, ist wie eine Kugel.« Martin wand sich unter ihrem Flügel hervor und sah sie fassungslos an. Alba sagte, »siehst du, deshalb wollte ich es dir nicht in der Luft sagen. Es ist für manche ein Schock. Carlos wäre beinahe von seinem Felsen gefallen, als er begriff, was ich ihm erzählte.« Martin versuchte sich verzweifelt vorzustellen, wie das möglich sein konnte. Eine Kugel. Wie konnten sie auf einer Kugel leben? Alba sagte, »stell dir eine Kugel vor, die so groß ist, dass sie für dich wie flaches Land aussieht, wenn du direkt darüber fliegst.« Martins Schnabel klappte auf, als er verstand, was das bedeutete. »Wie groß ist die Kugel?«, wollte er nach einem langen Moment des Nachdenkens wissen. Albert zuckte mit den Schultern. »Sie ist gigantisch.« Alberts Blick bekam etwas Träumerisches, als sie sagte, »in meiner Jugend habe ich an der breitesten Stelle 3 Monate gebraucht, um wieder da anzukommen, wo ich losgeflogen bin. Deshalb bin ich so weit in den Süden gegangen. Hier gibt es nur noch ein Land, aber das ist ganz unten im Süden. Hier kann Vogel über dem Meer die Kugel umrunden, wieder und wieder. Man kann einfach nur sein. Allein. Allein kommt von den beiden Worten alles eins.« Martin schaute sie nur staunend an. Alba nickte. »Ja, Martin, das haben wir beide in der vergangenen Mondphase gemacht. Wir sind einmal herum.« Plötzlich strahlte Martin Alba an, paddelte näher an den riesigen Albatros heran, drückte sich an die breite Brust, wie er es früher bei seinem Vater getan hatte, und sagte nur, »Danke, Alba.« Alba sagte, »du bist schon 2-mal herum. Nach dem, was du mir erzählt hast, hattest du schon deine erste Runde abgeschlossen, kurz nachdem wir uns begegnet sind. Die 2. Runde haben wir dann hier im Süden gemacht, wo der Weg nicht so lang ist. Und jetzt sind wir wieder da, etwas südlich von der Stelle, wo wir losgeflogen sind.« Sie erklärte ihm alles, was sie auf ihren Reisen über die Welt gelernt hatte. Es gab 4 sehr große Inseln auf der Kugel, 3 große Inseln und unendlich viele kleine. Sie beschrieb ihm, wie diese Inseln verteilt waren und welchen Weg er auf seiner langen Reise genommen hatte. Zum Schluss fragte sie ihn, was er nun tun wolle. Martin überlegte kurz. Wenn die Welt eine Kugel war und ein Vogel einmal herumfliegen konnte, dann könnte er nie irgendwo ankommen. Jeder Schritt, jeder Flügelschlag und jeder Segelflug von etwas weg wäre auch gleichzeitig wieder darauf zu. Schließlich sagte Martin nur, ich will nach Hause. Alban nickte und sagte, auf einer kugelförmigen Welt verläuft alles in Kreisläufen. Alles fließt, ist immer in Bewegung und Veränderung. Von den Tages- und Jahreszeiten bis zu unseren ganz eigenen Lebenswegen. Wir können nie den gleichen Wind zweimal segeln, denn der Wind und wir selbst sind in ständiger Veränderung. Das muss so sein und das ist auch gut so. Ich werde dir zeigen, wie du nach Hause kommst. Sie drehten leicht nach Nordost ab und segelten einige Tage so weiter. Der Himmel und das Meer wurden wieder heller und der Himmel blauer. Endlich erreichten sie wieder Land, und als sie darüber kreisten, knurrte Alba, Windstille, auch das noch, jetzt wird meine Landung nicht nur wenig anmutig, sondern regelrecht peinlich. Martin grinste, weil er Alba so nicht kannte, und er hatte ja schon einen ganzen Monat mit ihr verbracht, ohne ihr von der Seite zu weichen. »Was ist bei Windstille?«, fragte er, und sie stöhnte. »Wenn ich keinen Gegenwind habe, der mich in der Luft vor der Landung abbremst, dann muss ich sehr schnell anfliegen, um nicht kurz vor der Landung wegen eines Strömungsabrisses abzuschmieren.« Martin verstand das Problem nicht. »Aber dann flieg doch etwas schneller. Ich kenne niemanden, der so gut fliegt wie du, Alba.« Der riesige Albatros lachte laut und sagte, »Fliegen schon, laufen nicht so gut.« Alba steuerte in langsamem Sinkflug einen breiten Strand an. Sie flog mit ausgeklappten Füßen in der perfekten Geschwindigkeit für ihre Größe, nur ein ganz klein wenig schneller als ihre Abschmiergeschwindigkeit. Aber sie war ein wirklich großer Vogel. Als Martin, der immer noch neben ihr flog, im Landeanflug ihren Schatten über den Sand huschen sah, wurde ihm klar, wie schnell sie immer noch waren. So schnell konnte mit so großen Schwimmfüßen niemand laufen. Der Schatten und Alba kamen sich immer näher, als sie, so langsam sie konnte, immer und immer niedriger über den Strand flog. Martin konnte sehen, wie Alba schluckte, bevor sie mit dem Hacken am hinteren Ende ihrer Füße den Boden zuerst berührte. Ihre Füße gruben sich tief in den weichen Sand, und das bremste sie unter ihre Abschmiergeschwindigkeit. Wäre sie nicht schon am Boden gewesen, wäre sie gefallen. So fiel nur ihr ganzes Gewicht auf ihre Füße. Sie versuchte zu laufen, so schnell sie konnte, aber das Gewicht bewegte sich weiter nach vorn und überholte ihre Füße, die einfach nicht hinterherkamen. Alba kippte im Laufen nach vorn, versuchte sich mit den Flügeln zu fangen, aber stolperte doch, landete schließlich unsanft auf ihrer Brust und grub sich mit ihrem Schnabel tief in den Sand, bevor sie endlich zum Stehen gekommen war. Martin landete neben ihr, als sie sich gerade den Sand vom Kopf schüttelte. Sie kicherte, »Miese Landung, was?« Aber Martin grinste sie nur an und sagte dann, »Danke, dass du es trotzdem für mich getan hast.« Alba lachte und sagte, »Ich hab's doch nicht für dich getan. Ich lande jedes Jahr um diese Zeit hier. Du weißt doch, Martin, es verläuft alles in großen und kleinen Kreisen. Ich komme immer wegen der netten Albatrosherren, die zu dieser Jahreszeit hier Urlaub machen. Du wolltest doch nach Hause, und von hier aus ist es ganz einfach. Du folgst der Küste immer in nördlicher Richtung. Sie verläuft irgendwann nach Westen, aber du folgst ihr einfach. An der ersten Meerenge vorbei und in die zweite Meerenge hinein. Dann müsstest du dich langsam wieder auskennen und allein nach Haus finden. Ich wünsche dir noch eine gute Reise, Martin. Du bist die außergewöhnlichste Möwe, die ich je kennengelernt habe.« Martin drückte sich noch einmal an sie, und sie drückte ihn mit ihren Schwingen fest an ihre Brust. Martin sagte leise, »Albatros Albertina, Du bist der einzige Albatros, den ich je kennengelernt habe, und ich habe so viel von dir gelernt. Wie könnte ich dich je vergessen? Vielen Dank für alles!« Dann hob Martin ab und rief: »Leb wohl, Alba!« und folgte der Küste nach Norden. Er kannte die Insel, an der er entlang flog. Es roch bekannt. Irgendwo östlich von ihm musste das Winterquartier der Störche sein. Und irgendwo westlich von ihm kreiste Carlos sicher in so großer Höhe, dass er vielleicht von dort oben Martin bei seinem Flug nach Hause sehen konnte. Er fand die erste Meerenge, flog daran vorbei, dann fand er die zweite Meerenge und folgte der Küste. Es roch wie in seiner Jugend, und bald tauchten Inseln vor der Küste auf, die wie die aussahen, auf der Eugen lebte. Er überflog eine Insel nach der anderen, und als er an der letzten angekommen war, landete er unter dem Baum, der die erste Station seiner Reise gewesen war. Er schaute hoch in die Äste des Baums und rief: »Eule Eugen, bist du da?« Es kam keine Antwort. Martin wartete bis zum nächsten Morgen, aber als Eugen bis dahin nicht aufgetaucht war, flog er das letzte kurze Stück nach Norden. Schließlich kamen die rotbraunen Felsen der Hauptinsel seiner Heimat in Sichtweite. Obwohl er wusste, dass er dort niemanden mehr kannte und alle Möwen sicher viel jünger waren, war Martin auf seiner ganzen Reise noch nie so aufgeregt gewesen. Sein Herz schlug wie wild und er atmete schwer, als er auf die Klippen zuflog. Er drehte eine schnelle Runde über seine alte Wohnklippe und sah die Möwen grimmig zu ihm aufschauen. Martin wunderte sich einen Moment und überlegte, ob sie ihn doch erkannten, aber dann wurde ihm klar, dass er für sie einfach nur ein Fremder war. Wenn die alten Regeln hier noch galten, dann war er unerwünscht. Er drehte ab und segelte um die Insel herum, an der Mittagsschicht des Schwarms vorbei und zur Sandinsel, zu der er vor über 30 Jahren verbannt worden war. Er landete müde, aber zufrieden in der Bucht, in der er sich damals von der alten Möwe verabschiedet hatte. Nachdem er zweimal die Weltkugel umrundet hatte, stand er wieder an dem Strand, von dem aus er losgeflogen war. Martin schloss die Augen und atmete die kühle und salzige Luft ein. Es war schön, wieder zu Hause zu sein. Zu Hause in der Verbannung. Martin überlegte, ob er den Möwen seines alten Schwarms einige seiner neuen Erkenntnisse zeigen sollte. Etwas von dem neuen, aufregenden und gefährlichen, das ihnen solche Angst machte, damit sie sehen und dann selbst entscheiden könnten, ob sie mehr erfahren wollten. Am nächsten Morgen flog Martin zur Hauptinsel und segelte einfach im Wind über den Klippen. Wenn junge Möwen wütend zu ihm heraufflogen, stieg er mühelos und ohne einen Flügelschlag so lange höher, bis sie aufgaben. Er verabschiedete sich am Nachmittag mit einigen Kunststücken, fing ein paar Fische und wartete in der Verbannung. Am nächsten Morgen waren die ersten jungen Möwen in seiner Bucht. Sie erzählten, der Rat der Ältesten habe jedem mit der Verbannung gedroht, der mit Martin sprechen würde. Trotzdem waren die jungen Möwen nun bei ihm. Sie hatten ihn fliegen sehen und wollten nun herausfinden, erfahren und lernen, was er konnte. In den nächsten Wochen brachte Meisterflieger Martin der täglich größer werdenden Schar junger Möwen alles bei, was er über das Fliegen wusste. Den Sturzflug und das Rütteln der Falken, den lautlosen Flug der Eulen und den blinden Flug nach Gehör, die Selbstverteidigungstechniken der Schwäne, die Adlerlandung, Formationsflug nach Art der Störche, das Tauchen nach Fischen, wie die Pelikane es taten, und natürlich das Schlürfen. Luftakrobatik und Luftkampf im Stil der Fregattvögel, das Höhenfliegen der Kondore und das völlig flatterfreie Segeln, wie es sonst nur Albatrosse beherrschten. Als die ersten jungen Möwen schließlich in allen Arten des Fliegens besser waren als der alte Martin selbst, erzählte er ihnen die ganze Geschichte, wie er wann von welchem Vogel was gelernt hatte. Die jungen Möwen lauschten gebannt seinen Erzählungen. Als sie von der letzten Erkenntnis hörten und wie Alba ihm erklärt hatte, dass die Welt eine Kugel sei, wollten sie alle sofort losfliegen und die Welt selbst entdecken. Sie flehten und bettelten, Martin möge sie begleiten, aber Martin sagte nur, dass sie ihn nun nicht mehr brauchten und alles andere auch allein herausfinden würden. Wie die alte Möwe zu Beginn seiner Reise, stand Martin, der nun selbst eine sehr alte Möwe war, unten am Strand in der kleinen Bucht und verabschiedete sie, rief »Leb wohl« und »Gute Reise«. Dann winkte er den jungen Möwen nach, bis sie alle am südlichen Horizont verschwunden waren. Er schaute noch lange in den leeren Himmel und fühlte sich zufrieden. Er war glücklich im Hier und Jetzt. Er war allein. Alles eins. Am nächsten Tag flog er wieder zur Hauptinsel. Nur wenige Möwen waren noch da. Martin sah den Rat der Ältesten und die zornigen Blicke, die sie ihm zuwarfen. Sie steckten ihre Köpfe zusammen und Martin nahm an, sie würden sich nun gegenseitig beraten, wie sie noch zorniger, ängstlicher und gelangweilter sein konnten. Und dann würden sie schimpfen, dass dies alles die Schuld dieses Fremden sei und dass er den Schwarm zerstört habe. Aber Martin wusste aus tiefstem Herzen, dass es nicht seine Schuld war. Und der Schwarm war auch nicht zerstört. Er verteilte sich gerade über die ganze Welt und wurde größer, schöner und besser als je zuvor. Martin blieb, aber als er vor dem nächsten Winter merkte, dass sein alter Körper bald zu alt zum Fliegen sein würde, da schwang er sich noch ein letztes Mal in die Lüfte und flog aufs Meer hinaus. Müde, aber zufrieden, sah er sich in seinem geliebten Himmel um, als plötzlich zwei Möwen rechts und links neben ihm auftauchten. Sie waren schneeweiß und flogen in perfekter Formation zu Martin. Er verlangsamte seinen Flug und mühelos flogen sie genauso langsam neben ihm her, immer noch in perfekter Kontrolle. Martin lächelte sie an. Sie kannten das Geheimnis des langsamen Fliegens. Martin räusperte sich und krächzte müde. »Seid mir gegrüßt, ihr zwei wunderschönen Möwen. Was wollt ihr von der alten Möwe, wenn ihr doch schon so gut fliegen könnt?« Die weißen Möwen flogen nicht nur in perfekter Formation, sie sprachen auch genau gleichzeitig, als sie ihm antworteten. »Wir wollen dich zu deinem Schwarm begleiten«, sagten sie. Martin schüttelte mit dem Kopf und sagte leise, »Das muss eine Verwechslung sein. Ich habe keinen Schwarm. Ich habe keine Familie und keine Heimat. Ich bin ganz und gar allein.« Die Möwen nickten und sagten im Chor, »Richtig, du bist wirklich mit allem eins, und deshalb sind wir gekommen, um dich zu begleiten. Wir bringen dich zu deinem neuen Schwarm.« Martin lächelte, aber er schüttelte wieder den Kopf und sagte, »Ich kann euch nirgends mehr hinfolgen. Ich bin alt und schwach und mein schmerzender Körper kann nicht mehr so fliegen wie früher.« Die Vögel nickten nur und sagten zusammen, »Aber sicher kannst du noch fliegen, alter Martin. Erinnere dich, was du alles gelernt hast. Flieg einfach in die Wolke dort oben. Wir werden dich begleiten.« Martin nickte nun auch, lächelte sie an und fragte leise, »Ihr bringt mich in den Möwenhimmel, nicht wahr?« Nun schüttelten die weißen Möwen ihre Köpfe zeitgleich und sagten freundlich, »So etwas gibt es nicht, Martin. Es gibt diese Welt, und in dieser Welt hast du nun alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Es ist wie eine Schule, die du nun abgeschlossen hast. Du hast mit Bravour alle Prüfungen bestanden, und nun bringen wir dich in die nächste Welt, auf die nächste Schule, die Schule für fortgeschrittene Möwen, wo du noch mehr lernen kannst. Alles, was du tun musst, ist in die Wolke zu fliegen.« Martin fragte, »Wird es wehtun?« Und die Möwen schüttelten lachend ihre Köpfe. »Nein, Martin, wir versprechen dir, es wird sein, als würdest du nach einem langen, langen Sturm endlich aus den Wolken herausfliegen und plötzlich durch ruhigen, blauen Himmel segeln. Wir sind ja bei dir.« Martin nickte und segelte ganz langsam höher der Wolke entgegen. Er fühlte sich bereit. Als er auf die Wolke zuflog, sah er plötzlich wieder die Bilder seiner langen Reise. Seine Mutter, die ihn gütig ansah, als er seinen Kopf aus dem Ei gesteckt hatte, und seinen Vater, wie er über der Wohnklippe flog, seine Geschwister, wie sie ihm den Rücken zudrehten, die alte Möwe, die ihm am Anfang seiner Reise nachgewunken hatte, und die alte Eule, die am ersten Morgen ihre großen Augen öffnete, den Schwan mit seinem Teich und den Adler mit seinem Fleisch, die Störche in ihrem Winterquartier, die kreisenden Geier und die Marabus mit ihren ernsten Gesichtern, die Pelikane, die von Piet verscheucht wurden, Maria und seine beiden Küken, Pia und ihre Küken. Er sah die Fregattvögel im Luftkamm und die Papageien, die einen Fregattvogel nachmachten. Er sah den Kondor über seinem Gebirge und den Albatros, der ihn freundlich anlächelte. Aber er sah auch Bilder von vielen anderen, die er schon fast wieder vergessen hatte. Der Eisvogel, mit dem er fischen war. Die Taube, die er nach dem Weg gefragt hatte. Der winzige Kolibri, den er für ein großes Insekt gehalten hatte und der ihn mit seiner piepsigen Stimme angemotzt hatte, er solle sich in der Luft nicht so breit machen. Er fragte sich noch, ob er in der anderen Welt seine Kinder, Maria und Piet, wiedersehen würde, oder sogar seine Eltern und Geschwister. Er freute sich darauf, als er in die Wolke flog und verschwand.